Gruppenidentität. Hat Gott die Erde vor weniger als 10.000 Jahren erschaffen? Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2017 glauben das fast 40% aller Amerikaner, während dem Grundgedanken der Evolutionstheorie nur 20% zustimmen. Die übrigen wissen nicht einmal, wie der Grundgedanke der Evolutionstheorie lautet. Vor 10 Jahren war die Lage noch dramatischer. Fast 70% der Republikaner und immerhin noch 40% der Demokraten bezeichneten sich damals als Kreationisten, glaubten also, dass die biblische Schöpfungsgeschichte wörtlich wahr ist. Im Jahr 2014 waren sogar noch 27% der Amerikaner mit Universitätsabschluss überzeugte Kreationisten. Sie schneiden bei Tests zum wissenschaftlichen Denken zwar oft gut ab, wissen beispielsweise genau, was ein Laser ist oder wie ein Atomkern aufgebaut ist, doch sie verneinen gleichzeitig vehement, dass Menschen sich über Millionen von Jahren aus einfacheren Lebensformen entwickelt haben. Nicht Bildungsstand und Intelligenz können dieses Verhalten erklären, sondern etwas anderes. Der Glaube an die Schöpfung ist in den USA ein klarer Konservativismusmarker. Die individuelle Identität vieler Menschen ist stark bestimmt von der moralischen Identität ihrer Gruppe, die sie verinnerlicht haben. Der Wunsch, dazuzugehören, überstimmt selbst bei gebildeten Republikanern ihren sonst kühlen Sachverstand. Ihre Denkfehler schützen also nicht nur ihre individuelle moralische Identität, sondern die ihrer Gruppe.